Lektion 1. 1a. 1a. Повторим способы приветствия и представления людей в обществе. Сначала прослушайте. Hören Sie gut zu. Grüß Gott. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Legen Sie doch bitte ab. Danke, ich habe Blumen mitgebracht. Das ist aber nett. Vielen Dank. Ich stelle mal kurz vor, meine Frau. Anna. Willkommen in München, Herr Milton. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Wie lange bleiben Sie denn in München? Leider nur 5 Tage. Теперь сначала слушайте, а потом повторяйте за носителями немецкого языка. Hören Sie zu und wiederholen Sie. Здравствуйте. Как хорошо, что вы пришли. Grüß Gott. Schön, dass Sie da sind. Добрый вечер. Guten Abend. Раздевайтесь, пожалуйста. Legen Sie doch bitte ab. Спасибо. Danke. Я принес цветы. Ich habe Blumen mitgebracht. Как мило. Das ist aber nett. Большое спасибо. Vielen Dank. Разрешите представить вам мою жену Анну. Ich stelle mal kurz vor, meine Frau, Anna. Добро пожаловать в Мюнхен, господин Мильтон. Willkommen in München, Herr Milton. Рад познакомиться с вами. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Вы надолго в Мюнхене? Wie lange bleiben Sie denn in München? К сожалению, только на 5 дней. Leider nur 5 Tage.